الله vom tiefsten Herzen. Ich liebe Mohammed, den besten Gesandten. Ich liebe Allah vom tiefsten Herzen. Ich liebe Mohammed, den besten Gesandten. Sagt es weiter auf der ganzen Welt, überall, weit und breit. Sagt es weiter auf der ganzen Welt, überall, weit und breit. Fliege nach Medina und grüße von mir Mohammed, den ich liebe. Oh, du Reisender, fliege nach Medina und grüße von mir Mohammed, den ich liebe. Sag es weiter auf der ganzen Welt, überall, weit und breit. Sag es weiter auf der ganzen Welt, überall, weit und breit.